ich hör ein sanft Geläute, mich zieht es dahin. Es tönet wundermächtig, erhebet meinen Sinn, erhebet meinen Sinn. Es ist die Abendglocke, sie rufet zum Gebet. Meine Liebchen kniet nieder, zu Gott sie ihn nicht fleht. Sie betet für die Mutter, den Vater und für mich. Dann betet erst zu Ende das gute Kind für sich. Dann betet erst zu Ende das gute Kind für sich. Das